Erster für den Musikmeister. Von David, dem Diener Jahwes. Er sang dieses Lied für Jahwe. Jahwe rettete ihn vor seinen Feinden und vor Saul. Zweiter David sagte, ich lobe dich, Jahwe, meine Stärke. Jahwe ist mein sicherer Ort in Not. Er rettet mich. Dritter, mein Gott ist mein Schutz. Ich suche Schutz bei ihm. Er ist mein Schild und meine starke Burg. Vierter, ich rufe Jahwe an, er ist es wert, gelobt zu werden. Dann befreit er mich von meinen Feinden. Fünfter, große Wassermassen umgaben mich. Gefährliche Ströme machten mir Angst. Sechste, Fesseln des Todes umgaben mich. Todesfallen überraschten mich. Siebter, als ich Angst hatte, rief ich Jahwe an. Ich schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme aus seinem Haus. Mein Ruf erreichte ihn. Er hörte mich. Achter, Jahwe sah herab. Die Erde bebte. Die Berge zitterten und wankten. Denn er war sehr zornig. Neunter, Rauch kam aus seiner Nase. Feuer kam aus seinem Mund. Glühende Kohlen flogen von ihm weg. Zehnter, er beugte den Himmel und kam herab. Dunkelheit war unter seinen Füßen. Elfter, er ritt auf einem Cherub und flog. Er schwebte auf den Flügeln des Windes. Zwölfter, er machte Dunkelheit zu seinem Mantel. Dunkles Wasser und dichte Wolken waren um ihn herum wie ein Zelt. Dreizehnter, aus dem Licht vor ihm kamen durch die Wolken Hagel und glühende Kohlen. Vierzehnter, Jahwe donnerte im Himmel. Der Höchste ließ seine Stimme laut hören. Fünfzehnter, er schoss seine Pfeile und zerstreute die Feinde. Er sandte Blitze und jagte sie weg. Sechzehnter, Mann sah den Grund des Meeres. Die Fundamente der Erde wurden sichtbar. Das geschah, als du schimpftest, Jahwe, als du zornig warst. Siebzehnter, er streckte seine Hand vom Himmel aus und nahm mich. Er zog mich aus den großen Wassern. Achtzehnter, er rettete mich vor meinen starken Feinden und denen, die mich hassten. Denn sie waren zu stark für mich. Neunzehnter, sie griffen mich an, als ich in Not war. Aber Jahwe half mir. Zwanzigster, er führte mich an einen sicheren Ort. Er rettete mich, weil er mich mochte. 21. Jahwe belohnt mich, weil ich gerecht bin. Er belohnt mich, weil meine Hände rein sind. 22. Ich folgte den Wegen Jahwes. Ich tat nichts Böses gegen meinen Gott. 23. Ich dachte immer an seine Regeln. Ich habe seine Gebote nicht vergessen. 24. Ich war ehrlich zu ihm. Ich vermied es, Fehler zu machen. 25. Jahwe belohnte mich für meine Gerechtigkeit. Er sah, dass meine Hände rein waren, und belohnte mich. 26. Du bist gut zu denen, die gut sind. Du bist ehrlich zu denen, die ehrlich sind. 27. Du bist rein zu denen, die rein sind. Du bist hart zu denen, die böse sind. 28. Du hilfst den Menschen, die leiden. Aber du machst stolze Menschen klein. 29. Du lässt mein Licht leuchten. Jahwe, mein Gott, macht meine Dunkelheit hell. 30. Mit deiner Hilfe zerbreche ich Mauern. Mit meinem Gott springe ich über hohe Mauern. 31. Gottes Weg ist perfekt. Jahwes Wort ist wahr und rein. Er ist ein Schutz für alle, die bei ihm Hilfe suchen. 32. Wer ist Gott außer Jahwe? Wer ist ein Schutz außer unserem Gott? 33. Gott gibt mir Kraft. Er macht meinen Weg sicher. 34. Er macht meine Füße schnell wie die einer Hirschkuh. Er stellt mich auf hohe Orte. 35. Er lehrt meine Hände zu kämpfen. Meine Arme können einen starken Bogen spannen. 36. Du gabst mir Schutz und Rettung. Deine rechte Hand hielt mich fest. Deine Güte machte mich stark. 37. Du hast meinen Weg frei gemacht. Meine Füße wurden nicht schwach. 38. Ich jagte meine Feinde und holte sie ein. Ich hörte nicht auf, bis ich sie besiegt hatte. 39. Ich besiegte sie, so dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. 40. Du gabst mir Kraft für den Kampf. Du hast meine Gegner unter mich gebracht. 41. Du ließest meine Feinde vor mir fliehen. Ich vernichtete die, die mich hassten. 42. Sie schrien um Hilfe, aber niemand half ihnen. Sie riefen Jahwe, aber er antwortete nicht. 43. Ich zermalte sie wie Staub im Wind. Ich warf sie weg wie Schmutz auf der Straße. 44. Du rettetest mich vor Streit zwischen Völkern. Du machtest mich zum Anführer vieler Völker. Menschen, die ich nicht kannte, dienten mir. 45. Sie gehorchen mir, wenn sie von mir hören. Fremde Leute tun freundlich zu mir. 46. Fremde Leute werden schwach. Sie kommen zitternd aus ihren Festungen. 47. Jahwe lebt. Mein Schutz ist zu loben. Der Gott, der mich rettet, ist groß. 48. Gott gab mir Sieg über meine Feinde. Er brachte die Völker unter meine Macht. 49. Er rettete mich vor meinen Feinden. Du machtest mich größer als meine Gegner. Du rettetest mich vor gewalttätigen Männern. 50. Darum will ich dich loben, Jahwe, unter den Völkern. Ich will Lieder für deinen Namen singen. 51. Er gibt seinem König große Rettung. Er ist gut zu seinem erwählten König David und seinen Nachkommen für immer.